Eine Stunde Christian Wunderlich morgen. 1 Uhr Radio 1 live, wird der Fernsehen. Ich wünsche eine gute Nacht und freue mich auf morgen. Bin gespannt auf morgen. Bis dahin. Ciao.